Depardieu-Kinowoche ohne Frage. Zunächst der Vater. Gérard Depardieu als Alzheimer-Kranker und ungeliebter Sohn einer Großbürgerfamilie, der zum falschen Zeitpunkt zurückkehrt. Naja, jetzt bin ich hier. Ich bin durch die Geheimtür gekommen, weil der Herr mich nicht reinlassen wollte. Ich meine die Piratentür. Was denn für eine Piratentür? Eine kleine Tür in der Mauer. Sie wird seit 50 Jahren nicht mehr benutzt. Sieh mal an, was für ein Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das dabei ist zu verschwinden, aber in Small World, der Verfilmung eines Romans von Martin Suter, noch das eine oder andere düstere Familiengeheimnis zutage tragen wird. Small World von Bruno Schisch, empfehlenswert. Nach dem Vater nun der verstorbene Sohn gleich in zwei Filmen in dieser Woche. Im Science-Fiction-Film The Way Beyond spielte Guillaume Depardieu, der ja an den Folgeinfektionen seiner Beinamputation 2008 verstarb, die Testperson eines medizinischen Experiments, das versucht, amputierte Gliedmaßen nachwachsen zu lassen. Noch intensiver, noch eindrucksvoller, ja verstörender, die letzte Rolle von Guillaume Depardieu in Sarah Leonors Film Au Voleur, A Real Life, jetzt erst bei uns im Kino. Die Geschichte eines Kleinkriminellen, der sich in eine Lehrerin verliebt und auf der Flucht in einer mythischen Flusslandschaft strandet. Vor allem Au Voleur bietet die Gelegenheit, sich an Guillaume Depardieu als großen Schauspieler zu erinnern. Au Voleur, A Real Life von Sarah Leonor, herausragend. Ora et labora. Es ist ein Leben geprägt von Beten und Arbeiten, aber die neun französischen Trappistenmönche in ihrem algerischen Kloster wollen nur Dienst am Nächsten leisten, egal ob der Christ oder Moslem ist. Xavier Beauvoir braucht in seinem Film von Göttern und Menschen nur wenige Bilder, um am Anfang eine fast idyllische Atmosphäre von Askese, Gebet und Stille zu zeichnen. Bis zu dem Tag, als die befreundeten Bauarbeiter sterben. Christian! Was? Sie haben die Kroaten getötet, die Kehle durchgeschnitten. Die politische Realität hat die Mönche eingeholt in einem Land, das wie von einem Bürgerkrieg zerrissen ist. Aber wie sollen sie sich verhalten? Was machen wir denn, wenn sie ins Kloster kommen? Lassen wir uns lächelnd umbringen? Das ist das Risiko, ja. Also, bleiben oder weichen? Niemand dieser Männer ist ein Held. So wenig die Trappisten die Erfüllung ihres Glaubens im Märtyrertum suchen, so wenig zeichnet Xavier Beauvoir in seinem Film von Menschen und Göttern Heiligenbilder. Gerade der Zweifel seiner Figuren gibt seinem Film Tiefe, dieses Schwanken, die Angst, der quälende Prozess, zu einer Entscheidung zu kommen. Wer will lieber gehen? Siehst du, ich habe keine Angst vor den Terroristen und noch weniger vor der Armee. Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Tod. Ich bin ein freier Mensch. Von den Mönchen, die 1996 in Algerien entführt wurden, fand man nur die abgeschlagenen Köpfe. Soweit die Geschichte, der Fall. Am Ende folgen die Mönche im Film ihren Entführern durch eine Schneelandschaft und verschwinden in einem dichten Nebel. Das ist das Filmbild. Von Menschen und Göttern von Xavier Beauvoir, ein Meisterwerk. Es hängt ein scheinbar harmloses Bild an der Wand. Was ist an dem Bild überhaupt so faszinierend? Edmund, es sieht so aus, als würde sich das Wasser bewegen. So ein Blödsinn. Edmund, das Bild, das... Und flugs werden Edmund und Lucy mitsamt ihres nervtötenden Cousins durch das Gemälde wieder einmal in die Fantasiewelt von Narnia gezogen, landen mitten auf dem fantastischen Segelschiff Morgenröte und begeben sich auf eine geheimnisvolle Mission, auf der sie mythische Wesen, gefährliche Drachen und entzückende Meerjungfrauen treffen. Oder möchte gern Monster. Was hast du mit meiner Schwester gemacht, du kleiner Wicht? Kein Grund zur Beunruhigung. Wo ist sie? Sag's ihm besser. Los, Chef. Sie ist im Schloss. In welchem Schloss? Nun, in dem, das in diesem Moment überhaupt erst sichtbar wird. Die gute Nachricht, auch wenn der dritte Teil der Chroniken von Narnia in 2D gedreht und nun in der konvertierten 3D-Fassung ins Kino kommt, ist das Ergebnis in 3D sehenswert. Hinzu kommt, dass das Fantastische der Vorlage von C.S. Lewis' Roman auch hier im dritten Teil eine sehr schöne Umsetzung erfährt, die, und das ist das Entscheidende und Einnehmende an diesem Film, trotz aller Computereffekte nicht in dieser abstoßenden Unübersichtlichkeit verödet, die beispielsweise den Prince of Persia so unerträglich machte zu sehen. Die Chroniken von Narnia, Teil 3, die Reise auf der Morgenröte, empfehlenswert.